Und ein Jahr später stellte Hans Vogt, einer der drei Erfinder des Tri-Ergon-Tonfilmverfahrens, Verwendungsmöglichkeiten von Phonographen, also Schallaufzeichnungsverfahren im Rundfunk vor. Er nannte die Schallplatte, den Stahldraht und sein eigenes Tonfilmverfahren. Keine Reaktion bei den Sendern. Dabei ist die Möglichkeit der Schallaufzeichnung eine Voraussetzung akustischer Montage. Und die ist wiederum entscheidend beim Zustandekommen von akustischer Kunst. Stattdessen bastelte man an einer akustisch verbesserten Dramenwiedergabe mit Geräuschkulisse. Man baute neue Studios, etwa in Hamburg bei der NURAG. Dabei orientierte man sich an der Bühne mit Orchestergraben, Zuschauer- bzw. Zuhörerraum. In Hamburg zumindest. In Berlin und Breslau sah das ein wenig anders aus. Aber auch nur ein wenig. Immerhin gab es dort zwei experimentierfreudige Intendanten. Hans Flesch in Berlin. Zuvor in Frankfurt, dort als Autor des Hörspiels Zauberei auf dem Sender bereits 1924 und als Förderer neuer Musik hervorgetreten. Und Fritz Walter Bischoff in Breslau. Auf der ersten Tagung des Programmrats der RRG 1928 in Wiesbaden trugen sie ihre Ansichten von den Entwicklungschancen des Hörspiels vor. Fritz Walter Bischoff referiert über die Dramaturgie des Hörspiels.